neue Hoffnung ist da. Ein Kind ist geboren, neue Hoffnung ist da. Wir verkünden den Frieden allen Menschen in der Welt. Alle werden es hören, alle werden es sehen, wenn wir leben wie das Kind von Bethlehem. Wir stehen auf der Seite aller Armen der Welt. Wir stehen auf der Seite aller Armen der Welt. Denn das Kind, das wir feiern, kam im Viehstall zur Welt. Alle werden es hören, alle werden es sehen, wenn wir leben wie das Kind von Bethlehem. Wir können nicht dulden, dass man Menschen verfolgt. Wir können nicht dulden, dass man Menschen verfolgt. Auch das Kind, das wir feiern, passt der Macht nicht ins Konzept. Alle werden es hören, alle werden es sehen, wenn wir leben wie das Kind von Bethlehem. Wir sind auf der Suche mit den Menschen der Welt. Wir sind auf der Suche mit den Menschen der Welt. Und das Kind, das wir feiern, ist die Antwort, die uns hilft. Alle werden es hören, alle werden es sehen, wenn wir leben wie das Kind von Bethlehem. Allzu gern rufen Menschen nur nach Ordnung und Ruhe. Allzu gern rufen Menschen nur nach Ordnung und Ruhe. Doch das Kind, das wir feiern, weitet unseren Blick. Alle werden es hören, alle werden es sehen, wenn wir leben wie das Kind von Bethlehem. Die den Menschen vergessen, übersehen auch Gott. Die den Menschen vergessen, übersehen auch Gott. Denn das Kind, das wir feiern, heißt noch immer Menschensohn. Alle werden es hören, alle werden es sehen, wenn wir leben wie der Mann aus Nazareth. Wenn wir leben wie der Mann aus Nazareth.